Abschnitt 17 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wir beten in die Nacht. Es läuten schon die Ampeln, den Choral der Nacht. O süßer Mond, verwandert in der Wolkenbucht, vor Regen und Gestöber auf der Flucht, o Dächer, grün und flurhaft abgeflacht. Es ist ein Brunnen nur, der sich noch regt. Es ist ein Baum nur, der noch atmen mag. Es ist ein Abglanz noch vom rosa Tag, der den gefrorenen Kanal bewegt. Wie sind wir so allein und lieblos ausgesetzt, dem Zufall, dass er uns entdecken soll, warm, klein singt oder durch die Straßen hetzt. Wir beten in die Nacht, die droht uns grau und groß. Wir singen alter Psalmen dunklen Moll und sehen ein Weib, das tote Kind im Schoß. Ende von Wir beten in die Nacht.